vergiftet die Seelen. Das Geld ist ein Mittel zu fühlen, um Spaltung zu schaffen. Die Menschen, sie raffen nicht, dass es nicht zählt, welche Markenklamotte du trägst, ist am Ende des Weges egal. Deine Kleidung, sie gammelt noch schneller als deine Gebeine und Knochen. Dein Fleisch, es zerfällt, und dein reichliches Geld, was den Tod nicht aufhält. Ich rappe vom Tod, weil er jedem mal droht, und die Drohung verfahrt. Die Illusion deines Lebens kannst du nicht bezahlen in Bar. Doch es ist nicht klar, welche Lüge du fütterst und aufrecht erhältst. Ich hasse die Menschen, die Phasen vom Geld, von Autos und Drogen und all diesem Scheiß. Eure Geister zu klein, eure Hirne zu weich, egal ob Platz 1 oder Zuhörer keine. Ich verbiege mich nicht für diese Scheißscheine, war niemals ein Teil eurer Erde und eurer Gemeinde. Ihr seid so wie diese Scheißhuren, die Körper verkaufen, um sich zu bereichern. Doch reich seid ihr nie, jedenfalls nicht im Geist wie Genie. Ich hoffe, die Menschheit verrennt schon sehr bald. C'est la vie. Six, double six, and I know I can't be free. Many times ago I did a deal with the fucking devil. I got no remorse, all the rumors that ain't true. Dark side is my vision, devil shit is what I do. Six, double six, and I know I can't be free. Many times ago I did a deal with the fucking devil. I got no remorse, all the rumors that ain't true. Dark side is my vision, devil shit is what I do. So viele Momente in meinem gottverdammten Sein. Ich blicke zurück auf ein Leben voller Enttäuschung. Empfinde keine Freude an denen sich Leute erfreuen. Die Albträume plagen mich seit dem Tag, an dem ich zu Decke begann. Vor mehr als 30 Jahren fing das Martyrium an zu bestehen. Die Kinder, sie spielten zusammen, doch ich war alleine und wollte alleine mein Leben bestreiten. Du denkst, ich kopier diesen Typen mit Maske, doch er trägt die Maske auch ohne die Maske. Ich bin wie ein Dämon, weil ich alles hasse, die Menschen verachte und abgrundtief Abscheu empfinde. Spürte die Liebe, denn diese Gefühle, sie sind mir so fremd. Eltern beachten nicht, wie ich so litt. Alleine gelassen, ließen sie mich im Schatten zurück. Die einzige Frau, die ich jemals ansatzweise liebte, zerstörte den Glauben an das Gute, das Böse. Es schenkte mir Trost, denn ich löste mich los von dieser Welt. Six, double six, and I know I can't be free. Many times ago I did a deal with the fucking devil. I got no remorse, all the rumors that ain't true. Dark side is my vision, devil shit is what I do. Six, double six, and I know I can't be free. Many times ago I did a deal with the fucking devil. I got no remorse, all the rumors that ain't true. Dark side is my vision, devil shit is what I do. Six, double six, and I know I can't be free. Many times ago I did a deal with the fucking devil. I got no remorse, all the rumors that ain't true. Dark side is my vision, devil shit is what I do. Six, double six, and I know I can't be free. Many times ago I did a deal with the fucking devil. I got no remorse, all the rumors that ain't true. Dark side is my vision, devil shit is what I do.